Der Zauberapfel. Peter von Mörsberg und seine Frau Mathilda lebten in einem Schloss, an dessen Fuße eine Quelle lag. Auf Befehl des Kaisers hob Peter eine Truppe von Söldnern aus und führte sie in die Schweiz, während Mathilda ein Kind erwartete. Eines Tages kam die Undine, die die Quelle bewohnte, aus dem Wasser und sagte zur Frau: »Wenn dein Kind geboren wird, werde ich ihm Gevatterin stehen.« Am nächsten Tag wurde ein kleines Mädchen namens Mathilda geboren. Am Tag seiner Taufe erschien seine Patin, bot dem Kind einen Apfel an und sagte zu seiner Mutter: »Dank diesem Zauberapfel wird sie, wenn sie erwachsen ist, in der Lage sein, die drei Wünsche zu erfüllen, die ihr am Herzen liegen werden.« Die Armee des Herrn von Mörsberg wurde besiegt. Selbst von Mörsberg wurde schwer verletzt. Dies und der Tod seiner Frau Mathilda führten dazu, dass das Kind auf sich alleine gestellt war. Später kam ihr Vater zurück und heiratete Gertrud von Rotberg, welche sehr verschwenderisch mit Geld umging. Auf der Suche nach Gold und Schmuck fand Gertrud in einer Kiste einen faulen Apfel, den sie wütend zu Füßen der kleinen Mathilda in der Nähe der Quelle warf. Daraus entstieg die Undine und sprach: »Dieser Apfel ist dein Taufgeschenk und wird es dir ermöglichen, drei Wünsche zu erfüllen. Wenn du ihn in den Händen hältst und dreimal drehst und diese Worte sagst: Nacht nach mir, Tag vor mir, damit niemand mich sieht, dann wirst du unsichtbar. Um wieder zu erscheinen, musst du die Worte Tag nach mir, Nacht vor mir, damit ich wieder gesehen werde, sagen. Um die wahnsinnigen Ausgaben seiner Frau zu bestreiten, wurde Peter von Mörsberg zum Räuber. Seine wütenden Nachbarn brannten daraufhin seine Burg nieder. Nur Mathilda überlebte. Sie wanderte durch mehrere Dörfer und kam schließlich in der Komturei Rixheim an, wo eine alte Dienerin lebte, die das Anwesen betreute und sich in Abwesenheit der in den Krieg gezogenen Ritter um das Vieh kümmerte. Sie hatte Mitleid mit dem kleinen Mädchen und gab ihr zunächst die Gänse zu hüten. Aber je älter sie wurde, desto garstiger erwies sich die alte Frau. Als er vom Krieg zurückkam, entschied sich ein junger Ritter zu heiraten und ein großes Fest auszurichten. Mathilde träumte davon, daran teilzunehmen und wollte die Kraft des Apfels erproben. In das schönste Gewand der Welt gekleidet, sagte sie Undines Spruch, um sich unsichtbar zu machen, und erschien in der Mitte des Raumes, in den der junge Ritter eben eintrat. Sie verließ die Arme des Ritters nicht. Dieser verliebte sich unsterblich in sie, dann aber verschwand sie auf dieselbe rätselhafte Weise, wie sie gekommen war. Um sie zu finden, ordnete der Ritter eine weitere Feier an. Mathilda ging auf diese Feier und der Ritter legte ihr einen Ring um den Finger. Sie verschwand jedoch wieder wie in Luft aufgelöst und der Ritter wurde krank. Mathilda ging in den Hartwald, um Heilpflanzen zu sammeln, um für den Geliebten einen Tee zuzubereiten. Und als der Ritter diesen trank, sah er den Ring am Boden der Schale. Der Ritter nahm Mathilda mit, um sie seiner Mutter vorzustellen. Diese, in Unkenntnis der edlen Abstammung ihrer Schwiegertochter, hasste diese unverhohlen. Nach der Heirat musste der Ritter in den Krieg ziehen, während Mathilda mit einem Kind schwanger war. Bald brachte sie einen Jungen zur Welt. Da schlich ihre Schwiegermutter in die Kammer, nahm das Kind, legte einen jungen Hund in die Wiege, setzte ihren Enkel in einen Korb und warf diesen in den Fluss, der am Fuße der Burg vorbeifloss. Daraufhin bat sie ihren Sohn nach Hause zu kommen, damit er sehen könne, dass seine Frau ein Ungeheuer zur Welt gebracht habe. Dies tat die Schwiegermutter in der Hoffnung, dass ihr Sohn den Tod seiner Frau anordnen werde. Danach versuchte sie, ihre Schwiegertochter in ihrem Bad zu verbrühen, aber die Undine griff ein und zog ein schönes blondes Kind aus den Falten ihres Kleides. Gleichzeitig erschien der von Reue geplagte Ritter und ein wundervolles Lied erklang. Ich bin die Undine, kristallene Stimme, Spiegelung von Silber und zarten Perlen, die gute Fee des Brunnens, und ich bringe ein schönes Kind zurück.